Erster, das Volk beschwerte sich bei Jahwe. Sie sagten, es gehe ihnen schlecht. Jahwe hörte das und wurde wütend. Ein Feuer von Jahwe brannte. Es verbrannte einen Teil des Lagers. Zweiter, das Volk rief Mose um Hilfe. Mose betete zu Jahwe. Das Feuer ging dann aus. Dritter, der Ort heißt Tabera. Dort brannte Jahwes Feuer. Vierter, einige Leute im Volk wollten Fleisch. Auch die Israeliten klagten wieder. Sie sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Fünfter, wir denken an Ägypten. Dort aßen wir Fische umsonst. Wir hatten Gurken, Melonen und Zwiebeln. Sechster, jetzt sind wir schwach. Wir haben nichts zu essen. Wir sehen nur Manna. Siebter, das Manna sah aus wie kleine Körner. Es glänzte wie Harz. Achter, die Leute gingen umher und sammelten Manna. Sie mahlten es oder zerstampften es. Dann kochten sie es im Topf. Sie machten Fladen daraus. Es schmeckte wie Kuchen mit Öl. Neunter, nachts fiel Tau auf das Lager. Dann fiel auch Manna darauf. Zehnter, Mose hörte das Volk klagen. Jede Familie klagte vor ihrem Zelt. Jahwe wurde sehr wütend. Mose war auch sehr traurig. Elfter, Mose sprach zu Jahwe, warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich dir nichts wert? Du gibst mir die große Aufgabe. Ich soll dieses Volk führen. Zwölfter, habe ich dieses Volk geboren? Du sagst, ich soll es tragen. Wie eine Mutter ihr Baby trägt. Ich soll es ins Land bringen. Das Land, das du versprochen hast. Dreizehnter, woher soll ich Fleisch nehmen? Ich soll es dem Volk geben. Sie klagen und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Vierzehnter, ich kann dieses Volk nicht allein führen. Die Aufgabe ist zu schwer für mich. Fünfzehnter, wenn du das mit mir machst, töte mich lieber. Dann muss ich mein Leid nicht mehr sehen. 16. Jahwe sagte zu Mose, ruf 70 Männer zusammen. Es sollen wichtige Männer aus Israel sein. Du kennst sie als Anführer. Bring sie zum Zelt der Begegnung. Sie sollen dort bei dir stehen. 17. Ich werde herabkommen und mit dir reden. Ich nehme etwas von deinem Geist. Ich gebe ihn diesen Männern. Sie sollen dir helfen, das Volk zu führen. Du musst es nicht allein tragen. 18. sagt dem Volk, macht euch morgen bereit. Ihr werdet Fleisch zu essen bekommen. Ihr habt vor Jahwe geklagt. Ihr sagtet, wer gibt uns Fleisch? In Ägypten ging es uns besser. Jahwe wird euch Fleisch geben. 19. ihr werdet es nicht nur einen Tag essen. Nicht 2, 5, 10 oder 20 Tage. 20. ihr werdet es einen ganzen Monat essen, bis ihr es nicht mehr riechen könnt. Es wird euch ekeln. Ihr habt Jahwe nicht geachtet. Ihr habt geklagt und gesagt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? 21. Mose sagte, das Volk hat 600.000 Männer. Ich bin bei ihnen. Du versprichst ihnen Fleisch. Sie sollen es einen Monat lang essen? 22. können wir so viele Schafe schlachten? Oder so viele Rinder? Reicht das für alle? Sollen wir alle Fische fangen? Reicht das für alle? 23. Jahwe sprach zu Mose, ist meine Macht klein? Du wirst sehen, ob mein Wort wahr wird. 24. Mose ging hinaus. Er sagte dem Volk Jahwes Worte. Er rief 70 wichtige Männer. Sie stellten sich um das Zelt auf. 25. Jahwe kam in einer Wolke herab. Er sprach mit Mose. Er nahm etwas von Moses Geist. Er gab ihn den 70 Männern. Der Geist kam auf sie. Sie sprachen wie Propheten. Später taten sie das nicht mehr. 26. Zwei Männer blieben im Lager. Sie hießen Eldad und Medad. Der Geist kam auch auf sie. Sie waren auch ausgewählt. Sie sprachen wie Propheten im Lager. 27. Ein Diener rannte zu Mose. Er sagte, Eldad und Medad sprechen wie Propheten. Sie sind im Lager. 28. Josua war Moses Diener. Er sagte, Herr, halte sie auf. 29. Mose sagte zu Josua, bist du eifersüchtig für mich? Ich wünschte, alle im Volk hätten den Geist. Ich wünschte, Jahwe gäbe allen seinen Geist. 30. Mose ging mit den wichtigen Männern zurück ins Lager. 31. Jahwe schickte einen Wind. Der Wind brachte Wachteln vom Meer. Die Wachteln flogen über das Lager. Sie flogen weit um das Lager herum. Sie waren etwa 2 Ellen hoch über dem Boden. 32. Das Volk sammelte Wachteln. Sie sammelten den ganzen Tag und die Nacht. Sie sammelten auch den nächsten Tag. Wer wenig sammelte, bekam viel. Sie breiteten die Wachteln um das Lager aus. 33. Das Volk aß noch das Fleisch. Es war noch nicht alles gegessen. Da wurde Jahwe wütend auf das Volk. Jahwe schlug das Volk sehr hart. 34. Der Ort heißt Kibrot-Hatava. Dort begrub man die Leute. Sie hatten viel Fleisch gewollt. 35. Das Volk zog von Kibrot-Hatava weg. Sie gingen nach Hazeroth. Sie blieben in Hazeroth.